Das sind die aktuellen Themen. Schusterei gerät in Brand, Besuchertag der Joint Corporations und 14. Spieltag in der Fußball-Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Zu einer brennenden Werkstatt in der Zellerstraße rückten am Donnerstagmittag Nienburgs Feuerwehren aus. Bei Arbeiten in der Schusterwerkstatt waren Materialien sowie Verdünnungsmittel in Brand geraten. Der anwesende Arbeiter schloss alle Fenster und Türen und verließ das Gebäude, erklärte Feuerwehrpressesprecher Mark Henkel. Unter schwerem Atemschutz konnten Feuerwehrkräfte das Feuer löschen und die Werkstatt ausräumen. Im Inneren des Gebäudes entstand ein erheblicher Schaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Heute fand in der Clausewitz-Kaserne in Nienburg ein Besuchertag statt. Im Rahmen der laufenden NATO-Übung Joint Corporations waren Führungspersonen aller beteiligten Akteure eingeladen. Es wurden die Ergebnisse und die Übung selbst präsentiert. Übungsleiter Peter Schäfer erläutert die Bedeutung dieser weltweit einzigartigen Übung. Ja, man muss wissen, dass Joint Corporation schon weltweit die einzige SIMIC-Übung ist und auch die größte SIMIC-Übung ist, die wir durchführen. Insofern hat das einen enorm hohen Stellenwert und die Teilnahme von 13 Nationen unterstreicht das. Man muss sich vorstellen, dass Soldaten aus Kanada hier über den Ozean fliegen und nach einer Woche wieder nach Hause fliegen und wissen, wo Nienburg ist in Deutschland. Das wussten die vorher nicht. An diesem Freitag entscheidet der Bundestag über eine mögliche Neuregelung der organisierten Sterbehilfe. Dazu wurden 5 Gesetzentwürfe eingebracht. Die bestehende Gesetzeslage wird unter anderem von der heimischen Grünen-Abgeordneten Katja Keul vertreten. Es müsse den Menschen freigestellt bleiben, sich an Angehörige, einen Arzt oder einen Sterbehilfeverein zu wenden. Strafandrohungen des Gesetzgebers gegen diejenigen, deren Rat und Hilfe sie erbitten, seien fehl am Platz, so Keul. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga wird an diesem Wochenende der 14. Spieltag ausgetragen. Amtierender Herbstmeister ist bereits der VfL Münchehagen. Zu Hause trifft der VfL auf den SV Husum. Verfolger Eistrup spielt gegen den tabellenletzten Kreuzrug Hoddesdorf. Richtig rund läuft es momentan auch für den ASC Nienburg. Die Schieborer-Elf steht auf Rang 4 und will am Sonntag gegen Stöckse weitere Punkte einfahren. Außerdem spielt am Sonntag Liebenau gegen Intercomata und Lese gegen Hasbergen. Beginn der Partien ist um 14 Uhr. Bereits am Samstag spielt um 13 Uhr Rehburg gegen Seppenhausen-Balge und um 15 Uhr trifft Steierberg auf Nendorf. Schon am Freitag empfängt um 19.30 Uhr der SSV Rodewald den TSV Loccum. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.